Erster Jona war sehr wütend. Das gefiel ihm gar nicht. Zweiter Jona betete zu Gott. Er sagte, ich wusste es. Du bist ein guter Gott. Du bist freundlich und hilfst gerne. Du strafst die Menschen nicht gerne. Deshalb wollte ich weggehen. Dritter Gott, lass mich jetzt sterben. Ich will nicht mehr leben. Sterben ist besser für mich. Vierter Gott fragte, hast du einen Grund für deinen Zorn? Fünfter Jona ging aus der Stadt Ninive. Er baute sich eine kleine Hütte. Er saß im Schatten. Er wollte sehen, was mit der Stadt passiert. Sechster Gott ließ eine große Pflanze wachsen. Die Pflanze gab Jona viel Schatten. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Siebter am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der Wurm biss die Pflanze. Die Pflanze wurde trocken und starb. Achter die Sonne kam hoch. Gott schickte einen heißen Wind. Die Sonne schien heiß auf Jonas Kopf. Jona wurde sehr schwach. Er wollte wieder sterben. Neunter Gott fragte, bist du wütend wegen der Pflanze? Jona sagte, ja, ich bin sehr wütend. Ich will sterben. Zehnter Gott sagte, du hast die Pflanze nicht gepflanzt. Sie kam in einer Nacht. Sie ging in einer Nacht. Trotzdem bist du traurig wegen ihr. Elfter in Ninive leben viele Menschen. Es sind über 120.000 Menschen. Sie wissen nicht viel. Es gibt auch viele Tiere. Soll ich nicht traurig sein?